Im Zusammenhang mit der Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas richteten an ihn die ausländischen Prominenten Glückwunsch-Telegramme und Briefe. Unter ihnen sind die Parteichefs in verschiedenen Ländern wie Nepal, der Mongolei, Syrien, Deutschland, Rumänien, Russland, Nigeria, Mosambik, Venezuela und Peru, die hochrangigen Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen, militärischen und wirtschaftlichen Kreise in den Ländern wie China, Kuba, Laos, Malaysia, Großbritannien, Österreich, Sambia, der Demokratischen Republik Kongo, Mexiko und Ecuador und die Vertreter der internationalen Organisationen, der sozioideologischen Gesellschaften und der Organisationen für Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas sowie der Freundschaftsgesellschaften. Sie betonten, die Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas sei größtes Glück und höchste Ehre für die Partei, Armee und das Volk der TVJK. Kim Jong-un sei der herausragendste Politiker der Gegenwart und das Symbol für Würde und Sieg des Sonnigen Korea, so haben sie hervor.